In Zusammenhang mit den bösen Umtrieben der USA für die Schaffung der Atmosphäre der Sanktionen und des Drucks auf die DVRK gab ein Sprecher des Außenministeriums der DVRK am 1. Juli Antwort auf die Frage des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte Folgendes. Am 30. Juni führten die USA, Japan und Südkorea im UNO-Hauptsitz eine sogenannte Informationsveranstaltung für die Durchsetzung der widerrechtlichen Sanktionen gegen die DVRK durch. Dass die USA ohne Auftrag des Sekretariats und des Sicherheitsrates der UNO mit ihren Satellitenstaaten eine Informationsveranstaltung organisiert haben, ist eine niederträchtige Handlung, die in der UNO-Geschichte beispiellos ist und eine Beleidigung der Völkergemeinschaft. Wie die DVRK bereits mehrmals erklärt hat, sind die Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates gegen die DVRK, die für die unreinen politischen Ziele einer Großmacht missbrauchen und die Souveränität und das Existenzrecht eines souveränen Staates schwer verletzen, sind von A bis Z verbrecherische Dokumente ohne Unparteilichkeit, Gesetzmäßigkeit und Sittlichkeit. Zusammen mit ihren einigen Satellitenstaaten wenden die USA alle Mittel und Methoden an, um eine Atmosphäre der Sanktionen gegen die DVRK herzustellen. Doch viele Länder wenden ihnen den Rücken. Auch das UNO-Sekretariat weicht die Erläuterung zur juristischen Grundlage der Resolutionen für die Sanktionen gegen die DVRK aus. Als sich die widerrechtlichen Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates gegen die DVRK als nutzlos erwiesen, verhängen die USA extreme einseitige Sanktionen über die DVRK. Sie hetzen ihre Anhänger wie Japan und Südkorea dazu auf, die anderen Länder zu besuchen und diese zur Abbrechung der regelmäßigen Wirtschafts-, Handels- und diplomatischen Beziehungen zur DVRK zu zwingen und zu verlocken. Es ist selbstverständlich, dass diese niederträchtige und gemeine Handlung international verspottet wird. Es ist eine falsche Kalkulation, dass sie die DVRK, die sich mit ihrer eigenen Kraft entwickelt und voranschreitet, mit Sanktionen und Druck unterwerfen können. Wenn die nukleare Drohung und die Sanktionen der USA zunehmen, so wird auch die nukleare Abschreckungskraft der DVRK qualitativ und quantitativ weiter verstärkt.